got some wine. If you wanna get wasted, I got a place if you wanna. Ready to go. If you wanna taste it, I got a place on the east side. I got some time if you wanna. Ready to go. Winning, I'm a pro, yeah, I'm a pimp, but she don't know, I spit that game, now she's ready to go, I'ma take her home, I got another chick on the phone, I never like to sleep alone, get butt naked or keep it on, do I love her, answer's no, I love things about her, that's for sure, I just wanna tap that ass some more, drink up baby, you ready to go, we got things to do, ex-boyfriend keeps ringing you, let's play them sex games, in the bed, red head on my left side. Hallo, das war Rilo Kiley, die Band um die Frontfrau und Sängerin Jenny Lewis. Klingt hier so ein bisschen nach Nelly Furtado. Der Track von ihrem neuesten Album Archives. Und in Archives ist genau das drin, was man auch erwarten könnte bei diesem Titel. Und zwar eine Sammlung von unveröffentlichten Songs, B-Seiten und sonstigen Raritäten, die hier auf 16 Tracks versammelt sind auf dem neuesten Album von Rilo Kiley. Ihr hört den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Junip. Die Yeah Yeah Yeahs sind dabei. Motorpsycho, Kurt Weill, die Thermals. Und hier kommt James Blake. Deine Mind was on me. Deine Mind was on me. Deine Mind was on me. Deine Mind was on me. Cause when I am through those doors, James Blake, englisches Pop-Wunderkind und irgendwie Liebling des Feuilletons. Die neue Platte Overgrown wird abgefeiert ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut finden soll, was James Blake hier macht. Hat so einen Pop-Ansatz mit ein bisschen Soul dabei und elektronischen Stücken. Eben gerade Voyeur, wahrscheinlich der elektronischste von allen, die hier drauf zu hören sind. Ansonsten auch sehr, sehr viel ruhiges Zeugs. Die neueste Album von James Blake. Ich muss mich dann nochmal reinhören, glaube ich, in einer ruhigen Minute. Vielleicht springt er dann nochmal der Funke über, obwohl ich fast glaube, dass es nicht passieren wird. Viel gehört habe ich am Wochenende das neue Album von Junip, das einfach nur Junip heißt, die Band um José González, der singt und spielt Gitarre, Elias Araya am Schlagzeug und Tobias Winterkorn an den Keyboards aus Schweden, veröffentlicht hier ihr zweites Album und so richtig großartig, so richtig begeistert bin ich nicht von diesem Werk. Ein, zwei Tracks haben schon so, sage ich mal, Single-Charakter, aber der Rest ist dann auch viel Langeweile und viel Leerlauf, was hier passiert. Leider, leider. Hier kommt Junip mit So Clear. Thank you. Junip mit ihrem Song So Clear. Das Ganze vom neuesten Album, einfach nur Junip betitelt. Die Band aus Schweden ja gegründet, schon vor einiger Zeit, 98. Und dann aber erstmal ja nichts veröffentlicht, weil José González mit seiner Solokarriere unverhofft großen Erfolg hatte und diverse tolle Platten veröffentlichte und auch auf Tour war, in den Charts war und so weiter und so fort. Und bis zum Jahre 2010 musste man warten, bis das Debütalbum Fields von Junip veröffentlicht wurde. Wirklich auch eine tolle, eine großartige Platte. Vor allen Dingen die Keyboards haben mich schon so ein bisschen an die frühen Doors erinnert. Das ist bei dem neuen Album gar nicht mehr rauszuhören. Stattdessen eher so ein ziemlich dichter Soundbrei, wo ich mir manchmal gedacht hätte oder gewünscht hätte, dass man da so ein bisschen an den Reglern das runtergefahren hätte, damit die Instrumente vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund kommen teilweise und nicht alles so alles zusammengepackt und einmal umgerührt klingt. Aber mein Gott, es gibt sicherlich auch Leute, die das großartig finden. Klar, Junip sind eine tolle Band, ohne Frage, aber ich hätte mir da doch vielleicht einen Tick mehr gewünscht. Noch ein Track von ihnen, Walking Lightly. Walking light. Walking Lightly, das war ein Junip, der Track von ihrem neuesten Album Junip. Nach so viel Wohlklang hier etwas Lauteres und Heftigeres von den Thermals. Eine Band aus Seattle, die inzwischen auch schon mit Desperate Ground hier ihre sechste Platte veröffentlicht haben. Die Band um Hutch Harris und Kathy Foster mit wechselnden Schlagzeugern eigentlich unterwegs. Die beiden sind Gründungsmitglieder, haben 2002, glaube ich, sich gefunden und dann 2003 ihr Debütalbum veröffentlicht, More Parts Per Million. Eine absolut grandiose Platte. Als ich die damals hörte, war das wirklich ein Ohröffner. Schönster, schnellster Lo-Fi, trashigster Power-Pop aufs wesentlich reduziert. Eine Platte mit lauter Hits drauf und das war wirklich damals die Platte des Jahres, More Parts Per Million 2003, wie gesagt. Danach sind die Thermals nie wieder an dieses hohes Niveau rangekommen, haben sich immer sozusagen in ihren Sound sind dort geblieben, sind sich treu geblieben, aber trotzdem haben sie immer irgendwie so ein bisschen was anders gemacht. Ich weiß nicht, wo uns liegt. Damals war noch ein anderer Gitarrist mit dabei, sozusagen ein zweiter Gitarrenspieler mit Ben Barnett, der ist dann aber auch ausgestiegen 2003. Ob es ein bisschen daran lag auch, dass die Band jetzt noch zu dritt ist. Eben gerade der Track zu hören gewesen, I Go Alone, und gleich noch einer von den Thermals, weil die Band ja auf jeden Fall grundsympathisch ist. Hier kommen sie mit You Will Find Me. Forest and drowned in the sea. Find Me, das waren die Thermals. Den Preis für das furchtbarste Plattencover bekommen diese Woche die Yeah Yeah Yeahs aus New York. Die Band um Karen O hat mit Mosquito eine neue Platte veröffentlicht. Darauf ist so ein lila eingefärbtes, weiß ich nicht, so eine Babypuppe zu sehen mit komisch grell geschminktem Gesicht. Und ja, irgendwie sieht das alles ein bisschen strange aus. So ein bisschen nach Gentechnik-Fantasien. Yeah Yeah Yeahs ist hier zu hören mit Sacrilege. Fall down from the sky.

ihr den Sunday Service und das Album der Woche in der Sendung kommt heute von Kurt Weill und trägt den Titel Walking on a Pretty Days. Davon war gerade der Track Was All Talk zu hören. Das fünfte Album von Kurt Weill, Walking on a Pretty Days, der Nachfolger zum letzten Smoke Ring for My Halo. Eine ganz, ganz großartige Platte, wie ich finde, und auch die neue kann dort nahtlos anschließen. Kurt Weill, ein Musiker aus Philadelphia, macht wirklich wundervolle Musik. Bevor ich ein bisschen mehr über ihn erzähle, noch ein Track vom neuesten Album Never Run Away. You had on my day, you had it on. You had it on my day. Each morning we marry, it's just almost good as the days. I know you'll never run away. You met a young man who was a wild child, who harmonized his keys and his drooling mind. Saxophone sing from his side. Das war Kurt Weill vom neuesten Album Walking on a Pretty Days. Kurt Weill aus Philadelphia ist gerade mal Anfang 30, 32, 33 dürfte er sein. Hat die großartige Band The War on Drugs gegründet vor einigen Jahren. Als die dann damals ihr Debütalbum veröffentlichten, stieg Kurt Weill ziemlich fix aus, weil er fast parallel sein Soloalbum, sein erstes, veröffentlichte und sich mehr auf seine Solokarriere konzentrieren wollte. Trotzdem erstaunlich, wie nah der Sound von Kurt Weill immer noch an The War on Drugs ist, oder umgekehrt kann man es genauso sehen. Das ist eigentlich weit überhaupt nicht schlimm. Kurt Weill erinnert mich so ein bisschen an Tom Petty. Ich bin überhaupt kein großer Tom Petty-Kenner oder Fan oder sowas, aber der Gesang von den Songs, die ich kenne von Tom Petty, Da klingt Kurt Weill bei einigen Tracks manchmal ziemlich ähnlich. Das neueste Album, Walking in the Pretty Days, wurde aufgenommen im Studio mit Stella Masgama von Warpaint. Und auch Jennifer Rimmer von Royal Trucks war mit dabei im Studio als Gast. Und so richtig kann man das nicht raushören, muss ich ehrlich sagen, dass jetzt Jennifer Rimmer mit von der Partie war. Aber so ein bisschen Name-Dropping kann ja gar nicht schaden, auch für Kurt Weill. Nochmal rein in die neue Platte. Track heißt Pure Pain. Kurt Weill hörten wir mit dem Track Pure Pain, das Ganze vom Album Walking on a Pretty Days. Kim Gordon, Sängerin und Bassistin von Sonic Youth, hat mal auf die Frage Your Guilty Pleasures Right Now geantwortet. Listening to Kurt Weill's latest CD, Guilty Because I Listen to It Too Much. Also einen großen Fan mit Kim Gordon hat Kurt Weill schon mal auf jeden Fall. Und wie gesagt, dieses Album hier, Walking on a Pretty Day, sein fünftes Werk, Album der Woche beim Sunday Service, dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Letzte Woche gab es diese Auszeichnung für die Black Angels, eine Band aus Austin, Texas, zu viert. Die haben ihre Gitarren auf Kniehöhe hängen und produzieren einen ziemlich drogengeschwängerten Sound, wie man ihn seit den 60er Jahren nicht mehr häufig gehört hat. Dabei vermeiden die Black Angels auf ihrem vierten Album Indigo Meadow das Ausufern ihres Psyche-Pops in unendliche Gitarren-Soli und ellenlange Tracks. Stattdessen sind die Songs komprimiert und ziemlich gut auf den Punkt gebracht und spannen den Bogen von den Velvet Underground bis hin zu den 13th Floor Elevators. Hier kommen die Black Angels mit Your Mine. Das waren die Black Angels, der Track vom Album Indigo Meadow. Das war auch der Sunday Service für heute. Euch allen Einen herzlichen Dank fürs Zuhören hier bei dieser Sendung. Zum Schluss gibt es einen Track von Motorpsycho. Die drei freundlichen Herren aus Norwegen haben mit Still Love with Eggplant eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir den Track The Afterglow. So the wheel has turned again, and we're left here at the end of something that was bigger than us all. The old guard has stepped down, a king will pass down his crown. Us tumbling in free fall. Nothing fills the void that we are facing. No one's gravity is as not easy to transcend.